mir durch den Kopf. In Gedanken begleitete ich sie auf meinem Schlagzeug. Morgen würde ich wieder spielen, dachte ich. Ich fühlte mich nicht sicher auf den Beinen. Ich schwankte. Drei Sprünge. Thank you. Zeitsprung.